The Third Ear Band aus dem Jahr 1969 mit Stone Circle. Sie spielten übrigens den Soundtrack für Polanskis Film Macbeth ein. Zurück zu Michael Chapman, den wir schon am Anfang dieser Sendung hörten. Ein Liedermacher, dem nie der große Erfolg vergönnt war. Er hat auf Harvest seine eigenwilligen und melancholischen Folk-Songs veröffentlicht. Einer seiner schönsten findet sich auf The Harvest Festival, die Box des Harvest-Labels, auf der wir schon einiges gehört haben in dieser Sendung. Michael Chapman mit dem Stück Kodak Ghosts.